Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung Aktuelle Themen diskutiert mit der Modeberaterin Doris Siebert und der 14-jährigen Schülerin Eva Martins über Mode in unserem Leben. Hallo und willkommen zu unserer Sendung Aktuelle Themen. Heute geht es um die Mode in unserem Leben und wie wichtig sie ist. Und das ist ja immer ein aktuelles Thema. Im Studio begrüße ich Frau Siebert, eine Expertin in Sachen Mode, und ein junges Mädchen, Eva Martins. Hallo. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Frau Siebert, Sie haben einen, wie junge Leute sagen, coolen Beruf, Modeberaterin. Sie sind also für die Beratung der Kunden in Modegeschäften zuständig. Welche Aufgaben gehören noch zu diesem Beruf? Wissen Sie, solche Informationen sind für unsere jüngeren Zuhörer besonders interessant. Oh, noch eine ganze Menge. Zu meinen Aufgaben gehört, Produkte aufgrund der Bedürfnisse der Kundschaft vorzuschlagen, Auskunft zur Pflege der verschiedenen Materialien zu geben, aber auch Organisatorisches, zum Beispiel Bestellungen erledigen. Ist Mode so wichtig, wie viele behaupten? Welche Rolle spielt sie für Jugendliche? Eva, wie denkst du darüber? Mode ist schon wichtig, aber nicht für alle. Ich ziehe mich an, wie es mir passt. Wenn jemandem mein Stil nicht gefällt, dann hat er Pech gehabt. Und ich bin nicht die Einzige in meiner Schule, die auf Mode pfeift. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass sich niemand wegen seiner Kleidung bei den anderen beliebt oder unbeliebt macht. Was zählt, ist der Gesamteindruck, wie man sich verhält und so. Ja, sicher. Niemand macht sich Freunde, nur weil er modisch gekleidet ist. Das würde ich auch nie behaupten. Ich glaube aber trotzdem, Kleider machen Leute. Denn das Aussehen spielt beim Gesamteindruck doch eine Rolle. Und Kleidung kann viel über eine Person aussagen. Mit der Mode zu gehen, das kann ganz schön teuer werden. Vor allem auch, weil die Mode sich ständig ändert. Um das mal in Zahlen auszudrücken, ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland gibt circa 900 Euro im Jahr für Kleidung aus. Tja, das ist ganz schön viel. Aber wie viele Leute kaufen nur das, was sie wirklich brauchen? Und das gilt für alle Güter, nicht nur für Kleidung. Ein gepflegtes Aussehen ist ja ein Bedürfnis des modernen Menschen. Allerdings darf man es nicht mit Modezwang verwechseln. Ich meine ja auch nicht, dass man jeder Moderichtung hinterherlaufen sollte. Modisches Aussehen geht auch ohne viel Geld. Wenn man ein oder zwei neue Kleidungsstücke und ein paar Accessoires kauft, kann man toll kombinieren und modisch aussehen. Hauptsache ist, man hat seinen eigenen persönlichen Stil. Ausgaben für Kleidung haben nichts mit einem gepflegten Aussehen oder mit dem persönlichen Stil zu tun. Die haben mit der Marke zu tun. Wenn man Markenklamotten kauft, gibt man eine Menge Geld aus, auch wenn man nur Einzelteile kauft. Man bezahlt halt den Markennamen mit. Kritik an teurer Markenkleidung ist nicht selten. Frau Siebert, stimmt es, dass man viel Geld für den Namen bezahlt? So einfach ist das nicht. Man wählt bestimmte Produkte, weil man sich davon gute Qualität verspricht. Und genau das ist der Punkt. Man sollte mehr auf die Qualität als auf den Namen achten. Das ist viel wichtiger und spielt eine nicht unbedeutende Rolle für die Gesundheit. Denn bestimmte Materialien, wie zum Beispiel Plastik oder Farben mit Giftstoffen, können Hautallergien auslösen. Ich und meine Freundinnen, wir kaufen alle keine teuren Sachen, aber krank ist noch keine geworden. Ich habe auch nicht gesagt, dass nur teure Kleidungsstücke gut sind. Und sicher haben nicht alle Menschen eine empfindliche Haut. Frau Siebert, können Sie unseren Zuhörern ein paar Tipps zum Thema Qualität von Kleidung geben? Also, Kleidung aus natürlichen Stoffen ist immer am besten. Damit meine ich Stoffe ganz ohne Chemie, zum Beispiel aus Baumwolle, Leinen, Wolle, Kaschmir. Die sind für jeden Hauttyp geeignet. Wer ganz sicher sein will, kann natürlich echte Bioprodukte kaufen. Aber da steigen die Preise wieder. Also dieser Bio-Wahn. Zuerst bei den Lebensmitteln, nun auch bei Kleidung? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Industrie denkt sich immer wieder was Neues aus, um Geld zu verdienen. Die junge Generation ist ganz schön kritisch. Das finde ich gut. Eva, ich hätte jetzt eine andere Frage. Unter Jugendlichen sieht man manchmal Leute mit einem ganz verrückten Outfit. Und nicht selten beobachtet man sogar ganze Cliquen, in denen fast alle identisch aussehen, alle gleich gekleidet sind. Sowas kritisieren die Erwachsenen oft. Zu Recht? Die Erwachsenen, die verstehen doch gar nicht, worum es geht. Es ist toll, wenn man seine Freunde auch am Outfit erkennen kann. Meinen Sie, wir finden die Kleidung unserer Eltern okay? Monoton ist sie, konservativ und spießig. Und was meinen Sie dazu, Frau Siebert? Für junge Leute ist es besonders wichtig, sich von ihren Eltern abzugrenzen, sich total anders zu kleiden. Und auf sich aufmerksam machen, manchmal sogar provozieren, wollen sie auch. Das ist aber völlig normal und gehört zu diesem Lebensabschnitt. Und man darf nicht vergessen, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe deutlich erkennbar sein soll. Das haben Sie gut zusammengefasst. Hier ist aber unsere Zeit zu Ende. Frau Siebert, Eva, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo und willkommen zu unserer Sendung Aktuelle Themen. Heute geht es um die Mode in unserem Leben und wie wichtig sie ist. Und das ist ja immer ein aktuelles Thema. Im Studio begrüße ich Frau Siebert, eine Expertin in Sachen Mode, und ein junges Mädchen, Eva Martins. Hallo. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Frau Siebert, Sie haben einen, wie junge Leute sagen, coolen Beruf, Modeberaterin. Sie sind also für die Beratung der Kunden in Modegeschäften zuständig. Welche Aufgaben gehören noch zu diesem Beruf? Wissen Sie, solche Informationen sind für unsere jüngeren Zuhörer besonders interessant. Oh, noch eine ganze Menge. Zu meinen Aufgaben gehört, Produkte aufgrund der Bedürfnisse der Kundschaft vorzuschlagen, Auskunft zur Pflege der verschiedenen Materialien zu geben, aber auch Organisatorisches, zum Beispiel Bestellungen erledigen. Ist Mode so wichtig, wie viele behaupten? Welche Rolle spielt sie für Jugendliche? Eva, wie denkst du darüber? Mode ist schon wichtig, aber nicht für alle. Ich ziehe mich an, wie es mir passt. Wenn jemandem mein Stil nicht gefällt, dann hat er Pech gehabt. Und ich bin nicht die Einzige in meiner Schule, die auf Mode pfeift. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass sich niemand wegen seiner Kleidung bei den anderen beliebt oder unbeliebt macht. Was zählt, ist der Gesamteindruck, wie man sich verhält und so. Ja, sicher. Niemand macht sich Freunde, nur weil er modisch gekleidet ist. Das würde ich auch nie behaupten. Ich glaube aber trotzdem, Kleider machen Leute. Denn das Aussehen spielt beim Gesamteindruck doch eine Rolle. Und Kleidung kann viel über eine Person aussagen. Mit der Mode zu gehen, das kann ganz schön teuer werden. Vor allem auch, weil die Mode sich ständig ändert. Um das mal in Zahlen auszudrücken, ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland gibt ca. 900 Euro im Jahr für Kleidung aus. Tja, das ist ganz schön viel. Aber wie viele Leute kaufen nur das, was sie wirklich brauchen?